So, ihr Lieben, wir sind bei unserer Endkundgebung angekommen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr auf dieser Reise dabei wart gegen den Fashion-Terror. Nicht vergessen, worum es uns eigentlich geht. Uns geht es darum, den Fashion-Terror zu bekämpfen. Fashion-Terror heißt, immer mehr kaufen und immer mehr Müll zu produzieren. Und dagegen haben wir unsere Antwort gesetzt, nämlich Trashen. Achtet ein bisschen darauf, was ihr kauft. Macht Druck auf die Modeindustrie in eurem Konsumverhalten und bastelt manchmal. So, zum finalen Abschluss, Kinder. Alles klar, es gibt noch einen Song, ja, da, den kennt ihr vielleicht schon. Wir schlagen noch mal ein letztes Mal Alarm! Gegen den scheiß Fashion-Terror. Findus wieder mal, habt ja lang genug gewartet, dass ich wieder mal was sag. Alter KKKKKKater, was denn Wetter ist weg? 6., 7., 5. Mal, der Fashion-Terror lässt mir keine andere Wahl. Weil das ganze System ist einfach Blech. Die Reichen haben Glück und die haben Pech. Und ich hab gehört, in Bangladesch sind tausend näher, deshalb weg, weg, weg, weg, weg. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. So, hallo und herzlich willkommen zum 8. Pencast. Das ist heute eine kleine Sonderausgabe, weil ich nicht wie sonst mit den anderen Doktoren aus der Redaktion bei mir in der kleinen Butze sitze und über popkulturelle und andere Themen rede, sondern mich heute rausgewagt habe und hier bei Thomas von Findus Geburtstag Platz genommen habe nach einem sehr leckeren Frühstück und mit dir heute über Bud and Better reden möchte. Hi erstmal. Tarjan, freut mich sehr gut. Ja, mir geht's gut. Hast du gut dich gesättigt? Hast du dich gut erholt von der Action letzten Samstag? Ja, läuft. Also, gab jetzt endlich mal wieder ein paar Tage Ferien. Ja. Ist entspannt. Ja, was war denn los? Ich läufst beim Brandenburger Platz, Leute sind wie Mülltonnen verkleidet, haben irgendwelche Kabel über den Kopf gewickelt, es kommt lauteste Techno-Musik und ja, ich habe da Schilder gesehen, wie kaufen statt tauschen, ne, tauschen statt kaufen. Kaufen statt tauschen. Das ist das neueste, unser neuestes Projekt. dann Stoppmassenkonsum. Nudity's Natural habe ich auch gesehen mit der großen Vagina und auch ein, zwei entblößte Brüste habe ich auch entdeckt auf der Demonstration und dann eben runter die Friedrichstraße, schön mit lauter Musik und ab und zu mal Stopps und Ansagen gegen den Fashion-Terror. Was soll das, ja. Ja, das war die Bud and Better. Die Bud and Better lehnt sich so namentlich ein bisschen an die Bread and Butter. Ich kann gleich nochmal zu der Entstehung von der ganzen Veranstaltung was sagen, weil die gibt es ja schon seit Januar 2011, also seit 2,5 Jahren, als die 5. Veranstaltung. Und dieses Jahr haben wir eben eine Demoparade organisiert gegen den Fashion-Terror ab dem Brandenburger Tor über die Friedrichstraße bis zum Flughafen Tempelhof, wo traditionell eben Fashion Week und die Modemesse Bread and Butter gastieren. Und uns ist das immer so aufgefallen, dass wenn sich politische Gruppen engagieren gegen ein Thema, ist das meistens sehr trocken und trifft auch häufig die üblichen politischen Verdächtigen, die sich eh schon dafür interessieren. Und deshalb, wir kommen aus einer ganz anderen Ecke, wir machen eigentlich Kunst- und Kulturveranstaltungen, haben uns aber dann irgendwie für das Thema interessiert und wollten es dann auf unsere Art kommunizieren. irgendwie nach dem Motto If I can't dance to it, it's not my revolution. Okay. Versuchen möglichst viele Leute anzusprechen und ein alternatives Thema, wie es eben tauschen statt kaufen ist. Ja, also weil jetzt habe ich versaut, ja. Alle kaufen und wir wollen tauschen. Das wollten wir auf eine Art und Weise vermitteln, die nicht irgendwie politische Ressentiments bedient, die nicht sagt, ihr seid böse, wir sind die Tollen, sondern dass man mit einer großen Menge an Leuten, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben und ganz unterschiedlich in das Thema schon involviert sind, die nochmal darauf aufmerksam macht, das Thema einfach auf ihre gedankliche Agenda setzt und alternative Ideen einfach gibt. Mhm. Aber das ist doch noch nicht, also du hast ja gesagt, Button Better gibt es seit 2011 und da hat doch schon aber so eine kleine Radikalisierung stattgefunden im Konzept, oder? Also es war doch, ist doch nicht am Anfang als schon politische Veranstaltung geplant gewesen, oder? Nee, also wir können ja gleich mal über die Entstehung reden, weil Findus Geburtstag, unser Kollektiv, hat sich mit der ersten Button Better gegründet. Wir hatten immer schon WG-Partys in unserer Wohnung, wir wohnen hier zu sechst. Haben so 240 Quadratmeter hier, ja. Und haben das dann so ein, zwei Mal im Jahr zu einem Club umgebaut und irgendwie eine Themenparty, Motto-Party gemacht. Stimmt, bei der Glitzerparty war ich mal. Ja, es gab Scheiß auf Glitzer, wir haben Schwarzlicht, dann gab es Scheiß auf Schwarzlicht, wir haben Glitzer und so weiter. Und dann stand hier in unserem Haus ein Supermarkt leer. Und wir wollten das Ding einfach mal größer machen und unsere WG-Party in den Supermarkt verlegen. Dann haben wir da mal angefragt, wie viel das kosten würde. Dann kam da ein Schreiben zurück mit einer exorbitanten Summe, weil es eine Gewerbefläche ist. Ja. Und dann kam jemand auf die Idee, hey, in 3 Wochen oder was ist doch hier Bread and Butter Modemesse gegenüber im Flughafen. Ja. Sag doch denen einfach, ihr wollt sowas machen, so eine alternative Geschichte, weniger exklusiv für junge Designerinnen, Nachwuchsförderung und so weiter. Vielleicht klappt das ja. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und tatsächlich, es hat geklappt. Dann hatten wir plötzlich diesen Raum für super wenig Geld und haben dann einfach allen Leuten gesagt, ey, so, wir sind mit unserer Geschichte durchgekommen, wir können da jetzt was starten und einfach alle her und alle diesen Raum ausbauen und einfach den freien Raum nutzen. Und viele Leute haben den Witz hinter der Geschichte nicht verstanden, dass wir das nur so gesagt haben, dass wir eine Fashion-Veranstaltung machen und haben dann Freunden Bescheid gesagt und plötzlich hatten wir tonnenweise Anfragen von Leuten, jungen Designerinnen, ja, die gerne sich bei uns präsentieren wollten. Da haben wir gesagt, ja, voll geil. Also wir haben diesen abgerockten Supermarkt. Dann bauen wir doch gleich hier einen Catwalk hin und machen da so eine total glorreiche Fashion-Veranstaltung. Alles total ironisch und jeder darf einfach auf den Catwalk. Es gibt kein elitäres Gehabe. Jeder darf da einfach drauf und jeden Quatsch machen. Das heißt, es ging da noch nicht mal so ganz klar kohärent gegen Konsum oder gegen den Fashion-Terror. Aber es war natürlich schon so in unserer allgemeinen Stimmung veranlagt. Ja. Und dann sind wir weiter mit der Veranstaltung einmal ins Sisyphos, dann in so Lagerhallen, die es mal gab in der gegenüber vom Naturkundemuseum, die mittlerweile abgerissen worden sind. Ja. Dann ins Funkhaus Grünau und jetzt zum 5. Mal eben Brandenburger Tor und Friedrichstraße, einfach direkt auf der Straße. Wie haben sich die unterschieden voneinander, die unterschiedlichen Veranstaltungen? War das immer dann die ersten paar Male so eine Anti-Moden? Modenschau? Na, das erste Mal war ja einfach nur so, wir scheißen drauf, wie Mode normalerweise funktioniert. Wir machen unseren Catwalk und wir interpretieren den auf unsere Weise. Ja. Dann beim zweiten Mal im Sisyphos hatten wir immer noch eigentlich die Party-Idee im Vordergrund. Wir wollen einfach eine Motto-Party machen. Ja. Und das ist ein ganz guter Aufhänger. Und dann wollten wir da eben komplett durchgehen, nachts, tags, ein komplettes Festival und eben tagsüber Open Airs machen. Dann gab es aber so einen kleinen Rechtsstreit in der Zeit, dass wir keine Open Airs machen dürften. Dann kam derselbe Typ wieder, der so ein bisschen politisches Know-how hat und eben uns die Idee mit der Bread and Butter gegeben hat. Der kam, ey, dann meldet doch einfach eine Demo an. So, dann könnt ihr einfach über die Straße, verlegt das aus dem Club raus, läuft über die Straße und spielt da eure Musik. Und dann haben wir es gemacht, es hat auch wieder geklappt und dann haben wir eben am Ende von der Party die Leute mit einem Soundsystem auf einem Wagen hin zur S-Bahn geführt und hatten irgendwelche total bescheuerten Slogans und so weiter. Was so zum Beispiel? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat da noch irgendwas schnell hingekritzelt, dass es halt so halbwegs okay ist, dass wir die paar Meter kommen und die Polizei das nicht sofort abbricht. Ja. Und lustigerweise haben wir aber in derselben Zeit auch Designer kennengelernt, die nachhaltig produzieren, die ihre Klamotten mit Sozialprojekten verbinden. In Afrika damals, in Tansania, gab es da ein Projekt. Okay. Oder Leute, die einfach aus Secondhand-Klamotten oder weggeworfenen Kleiderresten neue Sachen schneidern. Und denen es auch nicht so um den Verkauf ging, die wollten einfach so ihr Handwerk trainieren und so Kostüme bilden. Und dann haben wir gemerkt, hey, das ist eigentlich ganz cool. Es gibt da noch eine Wirkungsebene von dem ganzen Thema, die uns gar nicht bewusst war. Ja. Und wir können es eigentlich in die Richtung weiterentwickeln. Bei der dritten Bud & Better kamen wir dann in Kontakt mit Upcycling-Leuten. Das heißt, Leute, die alte, weggeworfene Abfallmaterialien benutzen und was Geileres draus machen, als es ohnehin früher war. Also die nehmen irgendeinen Pappkarton von einem Apfelsaft und machen daraus, sagen wir, die sammeln 20 davon und machen daraus einen Rock. Oder sie machen eben Portemonnaies oder irgendwelche nutzbaren Gegenstände, Lampenschirme, sonst was. Ja. Und dann gab es bei dem das erste Mal, bei der dritten Bud & Better, dann erstmals Upcycling-Workshops, wo die Leute mitmachen konnten und selber ihre Sachen basteln konnten. Und einige der Designer waren eben, haben nachhaltig produziert, es ging so dann in die Richtung Konsumkritik. Ja. Und dann war die vierte Bud & Better und die war dann auch untertitelt mit Upcycling Arts Festival. Da ging alles nur um Müll. Also wir hatten Kunstinstallationen, die aus weggeworfenen Materialien gebaut worden sind. Viele Workshops, es gab eine Trash-Show, das heißt, Leute sind in eine Upcycling-Werkstatt dort vor Ort gestürmt, hatten eine Stunde Zeit zu einem bestimmten Thema, sich ein Outfit zu designen und dann haben wir da so eine offene Show gemacht. Und es gab eben unsere traditionelle Catwalk-Show in Anführungsstrichen, wo sich dann eben nur Designer auch gezeigt haben, die ganz wilde Kostüme eben gebaut haben, beispielsweise aus Plastiksäcken, so riesige Kraken oder also ganz verschiedene Dinge, von nützlich bis vollkommen bizarr. Ja. Und da ging auch immer wieder die Geschichte mit der Demo dann weiter. Wir haben das dann beibehalten, weil wir die Sache ganz cool, radikal und auf die Kacke hauen fanden, uns mitten in die Friedrichstraße reinzustellen und mal ordentlich gegen die Luxusboutiquen mit unseren total zerrockten Klamotten und Kostümen da zu wettern. Ja. Es hatte auch immer eben diese Spaßnote. Und dann hatten wir ein halbes Jahr Pause, weil wir haben es immer so halbjährlich getaktet. Das ist einfach ein super Aufwand gewesen. Und haben uns gesagt, okay, es ist einfach zu viel Arbeit, es geht in tausend Richtungen. Wir haben Kunstinstallationen, Workshops, Shows, Musik, Livebands, lalala. Wir brauchen irgendwie ein simpleres Konzept, sonst frisst uns das auf. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn eigentlich das Coolste von der ganzen Geschichte? Und dann haben wir gesagt, das Coolste ist eigentlich, mitten in die Stadt reinzufahren und uns um keine Location, keine Bar zu kümmern, sondern einfach nur Wagen zu organisieren, die zu dekorieren und die Leute direkt in der Innenstadt abzuholen. Ja. Genau, weil wir gesagt haben, die Leute, die sich eh schon dafür interessieren, die brauchen wir nicht unbedingt. Mhm. Also die wollen wir auch und die geben ihren Input und die bauen das Netzwerk auf, über das man sich austauschen kann und über die man an Informationen gelangt. Aber wichtig ist eigentlich, kleine Veränderungen in einer ganz breiten Masse zu erreichen. Dass die Leute einfach nicht mehr zu H&M, zu Kick, zu Woolworth und zu den ganzen Billigmarken, Primark zum Beispiel ist da der schlimmste Vertreter. Primark ist wahrscheinlich krass, oder? Die sind richtig heftig. Dass sie einfach nicht mehr dahin gehen, sondern versuchen zumindest an ihre Klamotten dort zu kaufen, wo es ein bisschen transparent ist, wo die herkommen und wie sie hergestellt worden sind. Oder ganz einfach auf Kaufen verzichten, weil Shoppen ist ja auch so eine Terrorsache für mich immer. Ich kann mich da immer nicht entscheiden. Und wenn ich dann in einen Umsonstladen mal gehe, wo alte Klamotten rumliegen, die ich mir einfach nehmen kann, und ich suche mir dann mein passendes Stück, dann macht mich das viel glücklicher. Und ich glaube, ganz viele Leute, die darüber noch nicht Bescheid wissen, würde es auch viel glücklicher machen. Genau, und so wurde das immer politischer. Und dieses Jahr hatten wir dann eben erstmals einen Paradezug mit mehr als einem Wagen. Und das dann gleich mit vier Wägen. Ja. Mit Soundsystemen haben da also Labels, die Kleidung produzieren aus weggeworfenen Materialien. Party-Kollektive, die sich eigentlich nur um Party scheren. Und es war cool, denen mal auch auf die Flagge zu schreiben, hey, wir engagieren uns auch politisch, wir wollen unser Mobilisierungspotenzial mal dafür nutzen, auch ein Thema zu kommunizieren. Und wir selbst eben. Und wir haben uns da verbunden. Und es waren ungefähr 1000 Leute bei der Parade so dabei. Normalerweise mit den Festivals erreichen wir auch immer so um die 1000 Leute. Und ganz wichtig ist natürlich auch immer das Medienecho, dass es über die Medien noch weitergetragen wird. Und das ist doch ganz gut gewesen dieses Mal, oder? Also dieses Mal war richtig gut, wie viele Bilder vor allem produziert wurden und zirkuliert sind. Es kann sich noch verbessern. Ich meine, Samstagabend 18 bis 22 Uhr, da ist die Veranstaltung gelaufen, ist nicht so der ideale Moment, um die Tagespresse zu gewinnen, weil dann die Sonntagsausgabe ist dann schon gedruckt. Ja, okay. Am Montag ist das Ding eigentlich schon wieder zu alt. Deshalb kam aus der Tagespresse nicht so viel. Aber da müssen wir halt drum basteln für die nächste Veranstaltung, dass wir darüber auch noch mehr Wirkung entfalten können. Gab es ein paar Artikel trotzdem in Zeitungen? Oder online bin ich, habe den in der Siegessäule nur gesehen. Ja, es gab eine Ankündigung in der Taz. Es gab einen Artikel im Neuen Deutschland. Dann die Weiß hat einen Artikel darüber geschrieben. Ah, echt? Und dann so Online-Magazine, Zeitjung oder eben du mit deinem Blog. Stimmt, ja. Stimmt, wir gehören ja auch genau dazu in diese Schiene. Aber wir sind ja noch aufstrebend und versuchen uns jetzt, die anderen versuchen ja euch zu pushen, wir hangeln uns jetzt an euch hoch über diese Linie. So, jetzt haben wir einen Besuch. Hallo. Ich bin Findus, bin Kater, hab mit Mode nicht am Hut. Doch als ich die Welt in Bangladesch war, fand ich das nicht gut, weil die tun scheinheilig auf Butterbrot. Und in Bangladesch ist ne Mutter tot, Alter. Und was ich dagegen jetzt tue, das heißt seit 2 Jahren, was denn Wetter? Das erste Mal war wild, mit Potzilei war schlechtes Wetter, weil das war einem alten und Notausgang. Jetzt bei uns noch neben DJs, Live-Fans mit Trompeten, Recycling und die Druckwerkstätten, Licht- und Raumkunstästheten, Akrobaten und Poeten, Demo-Raven-Soundsystemen, nee. Und so weiter und so fort, auch Klamotten. Stopp, was geht denn? Ihr seid ja Bibi, Bread and Butter. Erzähle deinem Vater. Ihr seid ja Bibi, Brot und Butter. Erzähle doch deiner Mutter, Alter. Okay, ratatatatata. Ratatatatatatatata. Ratatatatatatatatata. Bei der diesjährigen oder der jetzigen Bandwetter, erklär doch nochmal genau, was eure Message ist und vielleicht danach nochmal, mit welchen Bündnissen ihr da zusammengearbeitet habt. Aber erstmal genau, worum es euch geht, was ihr damit ausdrücken wollt. Also, bei der diesjährigen Demoparade hing der Begriff des Fashion-Terrors über allem. Also es hieß die Button-Better-Demo-Parade gegen Fashion-Terror. Ja. Fashion-Terror ist ein Begriff, der uns eigentlich schon seit der ersten Demo begleitet, also seit 2011. Und was ist Fashion-Terror? Das ist ein Begriff, den kann man auf 1000 Arten interpretieren, und das ist auch das Schöne dabei, weil wir eben mit verschiedenen Gruppen zusammengearbeitet haben und wir haben ihnen gesagt, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, gibt es eigentlich nur eine Bedingung. Ihr müsst interpretieren, was bedeutet Fashion Terror für euch und was ist eure Antwort darauf? Und für uns bedeutet Fashion Terror eine Menge an Dingen. Und zwar erstens ist Fashion Terror der Herstellungsprozess von Kleidung, der intransparent ist, der meist verbunden ist mit extremer Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen in Ländern wie Bangladesch oder China. Fashion Terror bedeutet auch Terror für die Umwelt. Und Fashion Terror bedeutet auch der Konsumterror, der den Leuten vermittelt, es gibt jede Saison eine neue Kollektion, du musst immer up to date bleiben. Klamotten haben eigentlich eine Halbwertszeit von so einem halben Jahr. Ja. Und du musst dir immer mehr kaufen. Und die Fashion-Plakate, die man dann die ganze Zeit sieht und von denen man terrorisiert wird in der Innenstadt und in allen Bereichen unseres Lebens, vermitteln einem, dass man ein schönerer und besserer Mensch wird, dadurch, dass man sich neue und schicke Klamotten kauft. Und ich zum Beispiel habe in einer öffentlichen Einrichtung vor kurzem gearbeitet und bin da immer relativ verlottert rumgekommen, ne, weil ich mir einfach meine eigenen Klamotten aus dem Second-Hand-Laden hole. Oder also Klamotten sind für mich Dinge, die kauft man sich nicht, die findet man. Mhm. Und so bin ich da eben hingekommen und irgendwann haben die mir gesagt, Thomas, also das geht wirklich nicht. Und zieh dir mal ein Hemd an und eine vernünftige Hose und vernünftige Schuhe. Und dann habe ich mir so gedacht, ey Leute, also so rumzukommen und versuchen darauf zu achten, wo man seine Klamotten herbekommt und versuchen den Konsum einzudämmen und einfach den Verbrauch an Ressourcen oder sich einzuspannen in Herrschaftsverhältnisse, die mit Ausbeutungen zusammenhängen und die man einfach nicht durchblicken kann als Konsument. Und sich dagegen zu entscheiden, ist nicht möglich, sondern ihr erwartet von mir, dass ich genau dieses Spiel mitspiele. Ja. Ja, das heißt, Fashion Terror ist für mich auch die Diskriminierung aufgrund der Art und Weise, wie man sich anzieht. Weil das sieht natürlich dann so aus wie, ja, der ist nicht ganz verlässlich, der achtet nicht auf sein Äußeres, der hat nicht den letzten Blick in den Spiegel gewagt, der guckt nicht drauf, ne? Die Narrative einfach aufzulösen, zu sagen, ey, wie jemand aussieht, kann tausend Dinge bedeuten. Wenn jemand super schick aussieht, dann kann das jemand sein, der sich über solche Dinge noch nie Gedanken gemacht hat, der politisch eine Nullnummer ist. Mhm. Und der ist kein besserer, schönerer Mensch, sondern der ist eigentlich ein ziemlich blinder Mensch. Und jemand, der total verlottert aus herumläuft, kann sich sehr wohl für viele Dinge einsetzen und sehr aktiv sein. Ja. Und natürlich geht es auch um den Körperwahn, ja, dass man irgendwie eine normative Vorstellung von dem Körper ist, wie er normalerweise sein sollte. Und dann ist er schlank oder ein bisschen zu abgemagert und die Leute denken sich so, oh, ich esse jetzt mal nicht, weil ich bin ja wieder so dick. Mhm. Völliger Quatsch. So. Weil ihr relativ wenig fette und hässliche Leute in der Demo hattet. Ich habe auch meine Wampe und ich bin da auch ziemlich zerrockt rumgelaufen. Ja. Also, und irgendwann werde ich auch älter werden. Also, nee, klar. Ich finde es voll bescheuert. Und ich denke mal, also du hast jetzt ein bisschen Secondhand-Laden und mal so umsonst den angesprochen, hast du, also geht es euch auch darum, eben so Fairtrade und fair gehandelte Produkte zu unterstützen? Also wahrscheinlich habt ihr jetzt keine Patentlösung, aber ist es ja was anderes, ob ich mir was im Secondhand kaufe oder was Neues kaufe quasi, was fair getradet ist. Und hast du so ein paar Adressen oder weiß ich nicht, Seiten oder irgendwelche Netzwerke, die sich damit auseinandersetzen? Für die Leute, die keine Ahnung davon haben und seit heute zum ersten Mal von dir hören, dass es nicht okay ist, also erstmal, was ist, wir haben auch diesen Begriff der Trashen. Trashen ist eigentlich Fashion aus Müll, ne? Mhm. Das heißt, ich kleide mich schick in irgendwie Abfällen, ja? Aber das zieht doch theoretisch nur um dich jetzt, ich will dich nicht sofort unterbrechen, aber doch nur in so einem Motto einer Demo, ne? Also ich meine, so wie mit einem Computerkabel um den Kopf läufst du ja sonst jetzt wahrscheinlich auch nicht rum, ne? Oder aus in einem Müllsack. Normalerweise nicht, nee, aber meine Freundin zum Beispiel, die trägt immer jetzt neuerdings so Orangennetze als Haarbänder und man merkt es eigentlich gar nicht. Okay. Und sie findet es ziemlich cool. Nee, es geht eigentlich darum, mit den Kostümen zeigen wir nur, ey, wir können aus Müll ein krasses Superheldenkostüm basteln, ja. Wie man es auch noch in dem Alarmvideo sieht von dem Song zur Demo-Parade, den du wahrscheinlich nochmal einspielen wirst. Genau, der kommt dann gegen Ende nochmal. Und wenn wir das schaffen, dann können wir uns doch auch einfach damit anziehen. Also es gibt genug Gruppen, es gibt auch Labels, die genau Klamotten designen, die aus Abfällen gemacht sind. Ja. Also es gibt da Möglichkeiten. Wir sind nicht unbedingt die Stelle, die jetzt irgendwie Klamotten für den Alltag dann produziert, aber wir wollen einfach einen kreativen eine Provokation raussenden, ja, um die Leute zum Denken anzuregen. Und die Gleichung ist ungefähr so, wenn du ab und zu auf Trashen setzt oder auf Secondhand, auf die Wiederverwendung von Alpen, dann sparst du dir so viel Kohle, dass du am Ende, wenn du dir mal was Neues kaufen willst, was total legitim ist, dann kannst du dir auch was Richtiges kaufen. Dann kannst du ein bisschen mehr Geld ausgeben und dir einen fair gehandelten Pulli oder eine Hose kaufen. Ich finde es ja vor allem schon mal besser, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, wie man auf den Konsum achten kann, aber eine Freundin von mir zum Beispiel hat mal Lederschuhe zum Schuster gebracht und der meinte halt so, dass es nur noch, also ich kann jetzt, das ist eine fiktive Nummer, aber irgendwie, es gibt nur noch 14 Schuster oder sowas in Berlin, wo einfach keiner mehr Schuhe kauft und die reparieren lässt, sondern man sich halt diese neuen Sneaker kauft. Und natürlich ist das ein Streitthema, ob Leute das gut finden, sich teure Lederschuhe zum Beispiel zu kaufen. Und das ist auch ein Ding, über das ich mir manchmal Gedanken mache, dass es vielleicht besser ist, sich mal einmal irgendwas Gutes für 200 Euro zu kaufen, das dann aber dann zu reparieren und lange zu tragen oder sowas. Also ich weiß auf jeden Fall, Was du meinst, es gibt ja unterschiedliche Arten, sich damit auseinanderzusetzen. Aber mit was für, kannst du mal erzählen, mit was für Leuten ihr zusammengearbeitet habt oder zusammenarbeitet jetzt bei dieser Bad & Better? Also es gab ja 4 Wägen und unser Wagen war in Zusammenspiel mit ganz vielen Gruppen. Da sind zuvorderst das Kulturlabor Trial and Error. Mhm. Die machen professionelle Workshops richtig, wie, was man alles mit Müll machen kann. Mhm. Die sind auch eine super Adresse, um sich weitergehend darüber zu informieren. Die können selber auch auf ein richtig breites Netzwerk zurückgreifen und machen das schon seit Jahren. Okay. Die haben zum Beispiel auch im Funkhaus Grünau ihre Werkstatt. Das Funkhaus Grünau ist ein Projekthaus, was im Berliner Bezirk Grünau existiert. Die haben uns Arbeitsflächen zur Verfügung gestellt und haben uns auch tatkräftig unterstützt. Mhm. Dann wurden wir gesponsert von Interflux, von der UdK. Das ist so eine freie Fördergruppe da, ja, von jungen Studierenden. Und außerdem vom Aster der TU Berlin, die immer gut sind, wenn man mal Technik braucht. Die haben Soundsysteme, Megafone, die man sich als TU-Studierende da kostenlos gegen einen Pfand leihen kann. Ja. Und dann war das Label Blabla bei uns mit dabei im Zug. Okay. Weil für die ist Fashion einfach Blabla, die scheißen drauf und nehmen eben auch alte Materialien und versuchen da was möglichst Kreatives draus zu machen. Die machen auch richtig Alltagsmode, haben jetzt gerade begonnen. Haben die einen Laden irgendwo in Berlin, oder? Nee, einfach persönlich anschreiben, uns mal anschreiben über Findus Geburtstag, man will mal den Kontakt haben. Okay. Und hoffentlich stellen die auch mal Infos ins Internet, das wäre ganz gut. Und dann noch Künstler und Künstlerinnen, zum Beispiel Martina Beiß, die hat so Hasenmasken aus Stoff. Okay. Und also Maskenbildner, Kostümbildner sind dann auch dabei. Und die weiteren Wägen waren vom Tanz- und Klangkollektiv und Daseinsfreude Berlin. Die organisieren eigentlich hauptsächlich in Berlin Open Airs. Ja. Sind sehr musikfixiert eigentlich in ihren Veranstaltungen. Und das war cool, die dabei zu haben, weil die haben einfach eine fette Anlage organisiert, einen großen Stamm an Leuten, die jetzt nicht so unser Publikum sind. Mhm. Und ich fand das ganz cool, weil die haben sofort gesagt, geil, wir wollen endlich mal eine politische Aktion machen. Uns ist es auch recht, da mal ein bisschen Geld rein zu investieren, weil es gibt für die keine Refinanzierung. Mhm. Aber wir sind dabei und wir unterstützen das. Und wir promoten das auch über unsere Seite und wollen selber, dass die Leute da mal drüber nachdenken. Und auch die selber jetzt als DJs und Eventorganisatoren haben sich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt und wollen darüber mehr erfahren. Mhm. Und die Herangehensweise finde ich richtig cool und mutig, dass man sagt, ich fühle mich da gar nicht so Teil davon, aber ich mache jetzt mal mit und ich begebe mich da rein auf dieses Terrain. Ja. Dann war Lalokita, die sind eigentlich so ein Modelabel. Okay. Denen geht es auch darum, ihre Klamotten zu verkaufen und die an den Mann oder die Frau zu bringen. Die produzieren allerdings auch komplett mit Abfällen oder Secondhand-Kleidung und so. Oh, okay. Die redesignen das. Machen da sehr freakige, bizarre Kostüme daraus. Und schließlich Lapidar und BSR. Das ist ein junges Partykollektiv auch, die aber total aufgeschlossen auch so politischen und künstlerischen Themen sind. Mhm. Die machen jetzt am 27. und 28. auch ein Festival in Neukölln zusammen mit uns. Wir machen da auch einen Floor. Da sollte man hingehen, Silent Rixdorf als das Festival. Und ja, das ist ein junges Kollektiv und die sind cool. Die entwickeln sich, glaube ich, auch in die Richtung, dass sie genau diesen Brückenschlag versuchen werden zwischen politischen Themen und Bohemer-Kultur. Ja, da möchte ich eigentlich nochmal drauf ansprechen, weil man das natürlich, auch wir leben in der Zeit und vor allem in Deutschland, wo man ja jemanden für eine gute Idee erstmal kritisiert, anstatt ihn zu unterstützen. Und da würde ich dich nochmal nur einmal auf dieses Thema fragen und auch dieses Hedonismus-Ding so ein bisschen draufwerfen wollen, weil es doch bestimmt Leute gibt, die sagen, ey, klar, ihr demonstriert jetzt unter irgendeiner coolen Idee, hinter die man sich stellen kann, aber die meisten Leute, die da mitgelaufen sind, sind ja auch, haben ja auch irgendwie keine Fernklamotten an oder ich weiß auch nicht, wie viele Leute wirklich hinter der Idee stehen, die da waren, weil ich meine, zuallererst, und da muss ich zum Beispiel mich auch mit reinnehmen, also ich wusste so, worum es euch geht, ich finde es auch eine gute Idee, aber ich habe, glaube ich, keine fair gehandelten Sachen selber und hatte erstmal eben Lust mitzumachen und irgendwie mitzukommen so, und das war ganz cool und würde mich mit der Thematik aber auch gerne noch auf jeden Fall näher auseinandersetzen, aber würdest du sagen, dass man nicht dadurch, dass man so viel feiert, weil ich glaube, du siehst es sogar umgekehrt, aber dadurch, dass man das unter so einem Feiermotto bringt, dass die politische Brisanz verliert, das Motto, oder dass es das so ein bisschen entkräftet? Ja, das ist ein ganz typischer Kritikpunkt. Mhm. Man sagt dann, das ist doch alles inkohärent und nicht schlüssig, wie er das macht. Mhm. Aber es wäre nur inkohärent, wenn wir eine Stock-im-Arsch-politische Demo mit ganz ernsten Gesichtern machen würden, mhm, weil wir kommen aus dem Feier-Hintergrund. Wir wollten eigentlich, vor Baden-Wetter, wollten wir einfach nur eine fette WG-Party feiern. Mhm. Das war das Ziel. Und am Ende kommen wir raus und organisieren einen Demozug über die Friedrichstraße mit 1000 Leuten, demonstrieren gegen Fashion Terror und kommen in die Medien damit, mit dem Thema. Ja. Das heißt, es gibt da schon eine gute Entwicklung an sich, ja? Ja. Und wir sind selber keine Engel, wir tragen genauso, wir kaufen uns auch manchmal Klamotten, haben uns aber selber auch gemerkt, wir haben schon, also wir denken darüber nach, mhm, und wir handeln auch anders, und in unserem Freundeskreis, die Leute, die sich schon länger mit der Veranstaltung assoziieren, die tun dasselbe, wir bauen umsonst Läden, wir schaffen Anlaufpunkte für die, mhm, Leute. Und deshalb finde ich es total okay, wenn da Leute kommen, die tragen keine Fairtrade-Sachen, die haben sich alles irgendwo gekauft, die kommen vielleicht gerade sogar von der Friedrichstraße noch vom Einkaufen. Mhm. Aber trotzdem, cool, setzt das Ding auf eure Tagesordnung, wenn ihr euch mal Gedanken macht. Und dann tragt einfach eure Klamotten ein bisschen länger, damit tut ihr auch schon was. Wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, handelt ein bisschen anders, sprecht darüber mit anderen Leuten. Wenn ihr einen Artikel darüber auf irgendeinem Online-Magazin oder in der Zeitung lest, dann schaut nicht sofort weg, denkt, das ist nichts für mich, sondern sagt, ach cool, darüber habe ich jetzt einen Bezugspunkt, das lese ich mir mal durch. Und genau diese Diskussion, ist das jetzt gut, das so bohem anzugehen oder nimmt das wirklich die Brisanz aus diesem wirklich ernsten Thema, genau die Diskussion zu führen, soll man bitte machen, da bin ich schon glücklich. Wenn es um das Thema Fairtrade-Kleidung und Konsumkritik geht, dann sollen die Leute so vielfältig und so viel diskutieren, wie sie wollen, ja, bin ich super happy. Und was sagst du Leuten, die sagen, dass diese quasi Kritik an der Ausbeutung und sowas und das über halt Konsumkritik zu fahren, dass das naiv ist, weil das kapitalistische System eben diese Verhältnisse belegt und nur in der Abschaffung des kapitalistischen Systems die Lösung quasi für das Problem besteht und es kein richtiges Leben im Falschen gibt? Ich finde, wenn man Leuten sagt, sie sollen besser nichts tun, als was zu tun, was einem selber nicht passt, dann ist es ein ziemlich doofer Ansatz. Hm. Ich finde, die Leute sollen erstmal machen, sich für Themen einsetzen, Themen zur Sprache bringen. Wie sie es tun, ist dann, darüber kann diskutiert werden, aber im Prinzip sitzen wir da alle in einem Boot, uns über unser System, über unsere Gesellschaft und wie wir Dinge herstellen und konsumieren, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Und wenn wir das tun, ist das schon mal die halbe Miete. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich so eine gewisse Abneigung gegen allzu versteifte politische Gruppen, die die Lösung im Klassenkampf sehen. Ja. Weil die einfach meist ein Publikum erreichen, das sie eh schon haben. Das ist wie wenn du nach Afrika gehen würdest und mit einem Wasserprojekt und sagst, ich lege jetzt da Wasseranschlüsse für Leute, die haben schon einen Wasseranschluss, weil die scheinen sich ja dafür zu interessieren, und die Leute ohne Wasseranschluss, die brauchen ja scheinbar kein Wasser, ja, so ungefähr, ne? Also die Feiermeute, die brauche ich nicht, weil die sind eh alle dumm, so. Ja. Nee, ich will genau die erreichen. Und super, wenn du es schon betreibst und wenn du schon anders konsumierst, super, ja, und ja, sei bitte auch aktiv auf deine Art und Weise, cool, ja. Genau, okay, das war mir auf jeden Fall trotzdem wichtig, das nochmal so rauszustellen, weil ich es auch interessant finde. Ich finde gerade, es kommt ja bei politischer Arbeit und auch so, wie man die macht, immer darauf an, dass man so seine Grenzen auslotet und guckt eben, was man selber tun kann, aber was zu tun, wie du sagst, ist auf jeden Fall wichtig erstmal. Mhm. Ja, das wäre es erstmal so dazu gewesen, zu der Demo. Ich will fragen, was ist denn jetzt, steht denn bei euch an jetzt die nächste Zeit bei Findus Geburtstag und irgendwelchen anderen Projekten, die du machst? Ja, Findus Geburtstag. Findus Geburtstag hilft erstmal jetzt in 2-3 Wochen. Wann ist es? Ich habe schon wieder total das Datum vergessen. Ja, in 2 Wochen machen wir eben Floor auf dem Silent Rixdorf Festival. Mhm. Das ist geht irgendwie Samstagmittag los und geht bis Sonntagabend. Ist also nicht so wirklich ein Festival, aber das soll eben so ein kleiner Chill-Out-Floor werden mit so Schauspielern, Verkleidung, so eine Zauberwelt erschaffen, okay, wo die Leute angeregt werden zu spielen. Und in Findus Geburtstag gibt es auch viele Einzelpersonen, die coole Sachen machen. Also bei uns sind die Lichttechniker vom Sisyphos machen bei uns mit. Es gibt Claudius Hausel, der ist Kunstschaffender, kann man sagen. Und er macht so richtig coole Lichtinstallationen, baut seine eigenen Lampen. Ja. Und da ist er richtig hinterher, macht zum Beispiel so Deko-Konzepte auch fürs Naherholungssternchen. Guillaume Diop, von dem sind, der legt, hat gestern zum Beispiel im Schangelhangel aufgelegt, der legt manchmal auf so Caribbean Beats, weil der mal irgendwie 3 Jahre durch die Karibik gesegelt ist mit seinem Bötchen. Und der ist auch Tape Artist, weil das ist lustig, der ist irgendwie vor 2 Jahren oder so, ist er immer um Leute rumgelaufen auf Partys, auf dem Dancefloor und hat die so zusammengetaped mit Klebeband. Und es war so nervig. Alle Leute haben ihn gehasst dafür. Ja. Also ist er irgendwann von den Leuten zu Gegenständen gegangen und hat Gegenstände, irgendwelche Stühle, hat er komplett eingetaped mit Klebeband. Weil er hat dann so eine Quelle aufgetan, wo er Ausschussklebeband herbekam. Also bedrucktes Klebeband mit irgendwelchen Druckfehlern, das weggeschmissen werden sollte. Klebt aber natürlich immer noch. Super Material, kostenlos. Und dann ist er in die Upcycling-Richtung gegangen. Und letztes Jahr hatten wir zum Beispiel im Funkhaus Grünau eine Veranstaltung, die Schrottregatta, die es dieses Jahr auch wieder geben wird. Ja. Da geht es darum, verschiedene Teams bauen aus Müll Boote und lassen die gegeneinander auf einer Regattastrecke antreten. Ja, geil. Und da hat er so alte Aktenordner gefunden, hat die ineinander so verwoben, hat dann mit irgendwelchen Plastikrohren so eine Struktur drum gebaut, das so aussah wie eine Nussschale, und dann hat er einfach 12 Kilometer Klebeband rumgewickelt und hat das Ding wasserfest gemacht. Dann hat er sich aus dem Klebeband auch noch ein Segel gebaut, also 2 Leinen, und das Ding bestand dann wirklich aus Aktenordnern, Klebeband und so ein paar Plastikrohren und ist damit aber mit so einem Tempo da vor den anderen hinweggesegelt, hat das Ding grandios gewonnen und das Ding schwimmt heute immer noch. Der Tape-Artist. Genau, und der macht wirklich, der klebt einfach alles zu. Das ist Guillaume Diop, und den sieht man auch in dem Alarmvideo, das ist der, unser Superhero, unser Trash-Man, ja, den man da in dem Video sieht. Das war eine Leute, der macht jetzt oft produzierte Songs, ne, zu den Bad & Betters. Ja, das war bei der ersten Bad & Better, ist das aus einer Schnapsidee heraus entstanden, und dann wurde es 2-mal nicht gemacht, und dann haben wir einmal gedacht, ey, jetzt fangen wir mit diesem Umweltgedanken an. Und eigentlich ist es doch total geil, mal keine Flyer und Poster zu produzieren und die wirklich überall hinzuschmeißen. Dann liegt das Zeug auf dem Boden und verrottet da und keiner guckt sich wirklich an. Dann machen wir lieber was, schreiben wir einen Song, produzieren den, machen ein Video dazu. Dauert in der Regel auch so 5-6 Tage, dann ist das Ding fertig. Ja. Und das verteilt sich dann alleine über YouTube, spart Papier und ist viel interessanter. Ja, stimmt. Ja, motiviert auch die Leute ganz anders zu mitmachen. Dann sehen sie, wie kann ich da mich anziehen. Ne? Und auch relativ selten das Ding, eigentlich so eine Message dann nochmal in so einem Video zu verpacken als Werbung, ist eigentlich echt Geniestreich auf eine Art. Ja. Gibt nur Positives. Kann ich total empfehlen. Würde mich auch freuen, wenn es andere Gruppen in Zukunft so machen würden. Dann haben wir viel Freude dabei und können viele trashige Songs hören in Zukunft. Genau. Und ich glaube, das war gleich zum Anfang der diesigen Demo, meinte einer von euch, und solange es Bread and Butter gibt, gibt es Bread and Better. Und deswegen jetzt fragen, geht es jetzt weiter? Wie oft gibt es eigentlich Bread and Butter? Ist es, weil wenn ihr es jetzt schon 5-mal gemacht habt, 2011 muss es ja 2-mal im Jahr oder sowas stattfinden. Eigentlich 2-mal im Jahr. Und zwischen der vierten und der fünften Bread and Butter gab es aber eine Pause. Da haben wir es ein halbes Jahr lang nicht gemacht. Weil wir eben da ausgepowert waren und im Winter ist es immer ein bisschen schwieriger, braucht man eine gut heizbare Location und so. Deshalb vermutlich werden wir im kommenden Winter eine Art Trashen-Party organisieren, ein einfaches Konzept mit Musik und Trashen-Workshops und einfach so eine Anlaufstelle, um die Leute kennenzulernen und dann vielleicht so ein bisschen Guerilla-Action machen, Guerilla-Marketing gegen die Bread and Butter. Ja. Einfach um da so ein bisschen als Guerilla-Terroristen auf die Veranstaltung zu kommen und da mit dem Müll um uns zu schmeißen, ein bisschen Radau einfach zu machen. Ja. Weil genau, das ist der Spirit, einfach Radau machen, ist super. Und dann ja, im Sommer wird es auf jeden Fall wieder eine Demo geben. Hoffentlich noch Butter und noch Better. Und wir versuchen uns natürlich auch zu professionalisieren, dahingehend, dass wir mal irgendwie so Infohefte mal drucken, mit einer Karte vielleicht, wo gibt es denn Läden, wo ich einkaufen kann? Ja. Welche Läden sollte ich konkret vermeiden? Dass man so konkrete Handlungsanweisungen den Leuten geben kann. Das ist, glaube ich, gut, ja. Gerade für so dann Leute, die auf der Friedrichstraße gerade aus so einem Laden kommen oder so. Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. Genau, also dass man das auch nicht nur bei den Worthülsen bleibt und man sagt, ja, fuck the Fashion Terror, sondern dass dass man auch was Handfestes dann wirklich eine Alternative in der Hand hat. Und das ist zum Beispiel, hat bei der letzten Demo so ein bisschen gefehlt, aber da haben einfach die, unsere Ressourcen nicht ausgereicht, da hatten wir nicht genügend Power, weil wir machen das ja auch alles ehrenamtlich. Ja. Aber das sind so die nächsten Schritte, dass wir da wirklich ein Netzwerk aufbauen und das festhalten oder eine Homepage einrichten, einen Blog, und dass wir die Leute mit Informationen da versorgen. Super. Ja, und ansonsten, wir waren gerade bei weiteren Veranstaltungen. Findus Geburtstag, kann ich ja mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Man findet uns auf Facebook eigentlich, weil Homepage kostet zu viel Geld und ist irgendwie zu stressig zu managen. Also findet man uns auf Facebook unter Findus Geburtstag, kann man einfach gucken. Verlinken wir auch in deinem Podcast auf. Ja, super, cool, dann klickt da einfach drauf. Und da geben wir erstens immer Infos zu allen Veranstaltungen von unseren befreundeten Gruppen. Wir sind in einem ganz dichten Netzwerk mit den Freimäutern. Die haben gerade ein riesiges Boot gebaut. Teilweise auch aus recyceltem Material. Aber zur Fusion fahren, oder? Sind es die? Ja, das hat nicht ganz geklappt. Okay. Ja, aber die wollten damit zur Fusion fahren. Ja. Das wird am Ende so ungefähr 100 Quadratmeter haben, dieses Floß, und wird sicher auf politischen Aktionen immer sehr präsent sein, wird auch Konzerte haben und so weiter. Also die Freimäuter, darüber findet man auch Informationen über uns. Die Botschaft, die haben auch ein kleineres Floß und machen damit so Floßkino zum Beispiel, so Kurzfilmfestivals, wo auch Christian mal oder hier Dr. Schwarz auch mal selber gespielt hat als Singer-Songwriter. Das sind immer sehr schöne Aktionen, und außerdem hat die Botschaft leider ein kleines Finanzloch, und man kann die unterstützen und den kleinen Betrag spenden. Wenn man da ein Bier weniger trinkt, dann kann man den schon 3 Euro spenden und so eine kleine Kulturveranstaltung, die sehr schön und familiär ist, in Berlin retten. Die hat noch lustigerweise vor 3 Tagen Videodreh mit Seed, also man wird die auch demnächst, auch man wird auch demnächst deren Floß auf MTV sehen. Ja, da kann man dann mal die Augen aufhalten. Und außerdem, ja, das Funkhaus Grünau ist unser großes Projekt, Haus, Sammelstelle für verschiedene Gruppen. Da gibt es auch häufig sehr, sehr schöne Veranstaltungen, und darüber informieren wir auch. Und dann unsere eigenen Veranstaltungen sind neben Button Better und so einzelnen Partys oder Festivals auch die Pirate Dinner. Das sind Theaterdinner an versteckten Orten in sehr familiärer Atmosphäre. Da kommen immer so ungefähr 30, 35 Leute und werden in eine zauberhafte Welt entführt. Das ist eine ganz einmalige Veranstaltung, und da kriegt man auch Informationen darüber, wenn man da mal vorbeischauen möchte. Dann sollte man uns auf Facebook verfolgen. Ja, ich sehe schon, die ganzen Links zu den ganzen Veranstaltungen und Gruppen einzufügen wird länger dauern, als den Podcast zu schreiben. Ja. Ihr seid echt aktiv am Start. Gut. Hast du sonst noch was, was du sagen willst? Sonst würde ich den Sack zumachen. Ja. Musst du noch irgendwen nennen? Willst du noch wen grüßen? Möchte ich noch jemanden grüßen? Radio. Nee, ich will nur vielleicht alle auffordern. Leute, was will ich denn sagen? Also, seid aktiv, macht, wenn ihr euch für politische Dinge einsetzen möchtet, dann denkt nicht so viel dann darüber nach. Versucht, die Dinge zu realisieren, darüber mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, den Austausch anzuregen und eine Diskussion zu entfachen. Versucht es mit kreativen Ideen, nicht mit dem Stock im Arsch, und seid einfach aktiv. Füttert die Kulturlandschaft in Berlin mit euren Ideen und tretet auch in Kontakt mit uns, wenn ihr mal was gemeinsam machen möchtet. Dann sind wir da immer offen für, und wir sitzen alle in einem Boot, und es gibt keine besseren, keine schlechteren. Kauft nicht so viele blöde Klamotten, bastelt mal wieder selber und esst so reichlich Frühstücke, wie das Dr. Schwarz und ich heute getan haben. Werdet fett und stark und groß. Und ja, schönen Tag noch, ne? Ja, bis dann, und macht richtig Alarm. Ich schlag Alarm, ich schlag Alarm, ich schlag Alarm, ich schlag Alarm, ich schlag Alarm, ich schlag I got a throw that watermelon on his fucking head. Ich schlag Alarm. Ich schlag Alarm, Alter, hallo, ja, wie kann das bitte sein? Die Konzerne pissen der Gerechtigkeit mächtig ans Bein. Drum sag ich nein zu dem ganzen Billig-Massenbahn-Scheiß. Ich mach mir selber dreckig oder ich bezahl einen fairen Preis. Das ist ein ganz klares Spiel am Kassentresen. Jede Shirt ist ein Los und toten Chinesen. Kannst du lauschen, kannst du kicken, kannst du Zeitungen lesen. Ja, dann kannst du auch was machen. Aufwachen, aufwachen, aufwachen, aufwachen. schlag Alarm. Ich schlag Alarm. Ich schlag Alarm. Ich schlag Alarm. Ich schlag Alarm. Ich schlag Alarm. Ich schlag Alarm. Ich schlag Alarm. To all the foreign people in the crowd, I want you all to say it loud. When you look into the mirror, say fuck the fashion terror. Fashion terror. Fashion terror.